Yeah. Ich wurde geboren, vor Jahren in dieser Gegend hier und wurde geprägt, ich laufe wie ein wildes Tier. Denn dieser Staat ist der Käfig, wir sind eingezäunt. Ich bin Frank, dieser Junge, der alleine träumt. Das ist Carlo Cooks Flavor, das weiße Zeug. Jeder meiner Freunde redet falsches Deutsch. Ihr seid Schauspieler, ich bin hier im falschen Film. Keine Zeit zum Kiffen, ich hab keine Zeit zum Chillen. Ich muss raus, raus aus dieser Zwangsjacke. Zieh sie auf, rein in diese Hassmaske. Ich bin Berliner, das Tattoo war kein Modetrend. Ich bin der Gangbanger, der die Schoben ohne bangt. Ihr seid alle gay, so wie Jan Delay. Ich mach in Schöneberg Urlaub, scheiß auf Saint-Tropez. Denn diese Straßen sind alles, was ich kenne. Also mach hier keine Welle, Welle. Alles, was ich kenne, ist die Street. Denn für mich ist sie alles, was es gibt. Und doch wenn ich sie verlasse, trag ich sie in meinem Herzen, bis das Ice Mission complete. Alles, was ich kenne, ist die Street. Denn für mich ist sie alles, was es gibt. Und doch wenn ich sie verlasse, trag ich sie in meinem Herzen, bis das Ice Mission complete. Mission complete. Denn jetzt räum ich in der Szene auf. Ihr regt mich auf, Hipster und Kollege auch. Ihr seid am Abspassen, ihr ganzen Kackbratzen. Ihr seid am Reime suchen, wenn wir uns am Sack kratzen. Sowas nennt man Ignoranz, ihr ganzen Kirmes-Rapper. Du zeigst mich an, wenn ich dich schlage, ich hab wirklich besser. Wir können das gerne regeln, im Wendekreis. Echtes Leben gegen Fantasie und Rapper-Lines. Ich zeige dir den Unterschied, wie man Geschichte schreibt. Du kleine Missgestalt, bist leider nur ein bisschen breit. Komm nicht in meine Stadt mit deinem Penner-Trupp, mit deiner abgefuckten Hinterwäldler-Attitude. Wer ich bin, der Gangster-Rap erfunden hat. Mach jetzt Sitz und bleib auf deinem Hundeplatz. Denn diese Straßen sind alles, was ich kenne. Also mach hier keine Welle, Welle. Alles, was ich kenne, ist die Street. Denn für mich ist sie alles, was es gibt. Und doch wenn ich sie verlasse, trag ich sie in meinem Herzen, bis das Ice Mission complete. Alles, was ich kenne, ist die Street. Denn für mich ist sie alles, was es gibt. Und doch wenn ich sie verlasse, trag ich sie in meinem Herzen, bis das Ice Mission complete.